Herzlich willkommen hier zum Satellitenseminar unseres Marx-Lektürekurses an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Schön, dass es so voll ist einerseits. Andererseits hoffe ich, die Luft verbraucht sich nicht so schnell und alle finden einen Platz, von dem aus sie gut sehen können. Das heutige Thema ist der letzte Satellit in einer Reihe von Veranstaltungen, die sich um die Lektüre der Kritik der politischen Ökonomie drehen und immer wieder versuchen, bestimmte Fragestellungen, die mit marxischer Analyse im Zusammenhang stehen, in den Blick zu nehmen. Und vielleicht zeigt schon die Anzahl der heute hier Versammelten, dass dieses Thema immer wieder Interesse weckt und für Kontroversen sorgt. Der heutige Abend steht unter der Überschrift Marx' Beitrag zur Analyse von Geschlechterverhältnissen. Wir wollen die Frage in den Blick nehmen, welche Debatten es dazu gibt, welche Anknüpfungspunkte es geben kann zwischen marxischer Werttheorie und unterschiedlichen Ansätzen, um Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus analytisch in den Blick zu nehmen. Die Frage ist also, gibt es solche Anknüpfungspunkte? Wenn ja, wie können die aussehen? Und wie lassen sich auch mit marxischem Analyseinstrumentarium gesellschaftliche Beziehungen und Macht- und Herrschaftsformen begreifen, die sich nicht auf den sogenannten und als Begriff sehr umstrittenen Hauptwiderspruch reduzieren lassen? Was findet sich dazu bei Marx selbst, ist die Frage. Und darüber hinaus auch all die Fragen, die ihr heute Abend mitgebracht habt und die wir gemeinsam nach einem Vortragsinput hier diskutieren können. Ich begrüße Robin Stolle, der zu dem Thema heute Abend hier ist. Robin wird sich gleich selber noch genauer vorstellen. Von mir kurz nur zwei Worte. Robin hat sich sowohl mit marxischer Theorie als auch mit Gender Studies und insbesondere Antisemitismusforschung beschäftigt, in Politgruppen, aber auch im akademischen Feld. Du kannst ja dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was du da genau gemacht hast, wo du so herkommst, warum dich das Thema interessiert. Und zum heutigen Ablauf des Abends ist die Idee folgende, dass wir einen ungefähr dreiviertelstündigen Input kriegen und danach diskutieren können, wobei unser Ansatz der ist, dass wenn Verständnisfragen da sind, ihr einfach kurz die Hand zwischendurch hebt und nachfragen könnt. Ja, also wenn an irgendeinem Punkt eine Kategorie, ein Begriff ins Spiel kommt, mit dem jemand nichts anfangen kann, es geht hier nicht darum, festzustellen, wer sind die Schlauesten und wissen schon am meisten, sondern jeder soll die Möglichkeit haben, bei Unklarheiten sofort nachfragen zu können. Aber Diskussionsfragen wollen wir im Anschluss daran hier mit reinnehmen. Wir machen das wie sonst auch, dass wir den Input-Vortrag aufzeichnen als Audiomitschnitt. Wer also Interesse hat und heute Abend vielleicht nicht kommen konnte, Freundinnen, Freunde von euch, kann sich das dann auf der Website downloaden. Wir werden aber nicht die Diskussion aufnehmen. Ich sage das trotzdem immer im Vorhinein. Wer also zwischendurch eine Frage stellen will, dass ihr einfach nur wisst, der Vortrag wird aufgenommen. Genau, es geht eine Liste um. Ich bitte euch, dass ihr euch da eintragt. Das ist für uns einfach die Möglichkeit, Veranstaltungen wie die heutige abzurechnen und weiterhin Finanzierung dafür zu kriegen. Und als letzter organisatorischer Hinweis, die Flyer, die gerade rumgehen zu einer Veranstaltung zu den Creative Industries. Wir haben weniger Flyer, als jetzt heute Leute da sind, weil wir mit nicht ganz so vielen gerechnet haben. Wer trotzdem Interesse hat an dem Flyer, gibt es bei uns, bei mir und auch sonst unter der Webadresse, die bei den Kapitalkursen angegeben hat, könnt ihr gerne noch welche haben. Oder heute Abend im Anschluss würde ich kurz in den 7. Stock hochgehen. Ich wünsche uns, ich wünsche euch eine anregende Debatte, bin selber auch gespannt und möchte noch eine letzte Anregung geben, weil das der letzte Satellit dieses Jahr ist. Sind wir immer auch offen und interessiert an Fragen, die ihr spannend findet zu diskutieren im Zusammenhang mit marxischer Theorie und wir nehmen gern Anregungen fürs nächste Jahr auf, wo es diese Reihe wiedergeben soll und wir immer auf der Suche sind nach interessanten Themen, Fragen, Kontroversen, Referentinnen und Referenten. In diesem Sinne, übergebe ich die Staffel an Robin. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch zu mir groß sagen soll. Weiß nicht, also zu der spezifischen Thematik bin ich sowohl über eine politische Auseinandersetzung als auch akademische gelangt. Wie Anne schon gesagt hatte, ja, seit circa 10 Jahren beschäftige ich mich in der einen oder anderen Weise irgendwie mit marxischer Theorie, marxistische Staatstheorie, Rechtstheorie und so weiter. Und auf der anderen Seite auch mit Geschlechterverhältnissen, was ich auch an der Uni studiert hatte. Meine Magisterarbeit hatte ich zum Verhältnis von Rechtsstaat, Ökonomie und Geschlechterverhältnissen geschrieben. Es wird auch heute in gewisser Weise eine Relevanz haben, weil ich denke, dass man das bloß in diesem Dreigespann vernünftig analysieren kann, Geschlechterverhältnisse in kapitalistischen Gesellschaften. Und angefragt wurde ich ursprünglich für einen halbstündigen Vortrag oder Diskussionsinput. Ich hatte dann nochmal so ein bisschen Zeit rausgeschunden, hatte aber jetzt trotzdem, als ich mein Redeskript hatte, gedacht, dass es erstens eine ziemliche Zumutung für euch sein wird, wenn ich rein mit dem Redeskript irgendwie ablese. Deswegen habe ich es erstmals versucht, so einen Vortrag als PowerPoint-Präsentation in so ein Format zu packen. Ich weiß nicht, wie gut mir das gelingt, ja, aber mein Redeskript wollte ich euch nicht zumuten. Also was ich vorhabe, ist zum einen so ein paar Probleme zu skizzieren, einer marxistischen, feministischen Perspektive. Dann so ein paar Grundannahmen bezogen auf Rechtsstaat, Ökonomie und Geschlechterverhältnisse kurz anreißen. In einem dritten Schritt Anknüpfungsmöglichkeiten aus einer feministischen oder marxistisch-feministischen Perspektive bei Marx skizzieren. Dabei geht es insbesondere darum, wo marxistische Feministinnen ja, Zugriffs- oder Zugangspunkte bei Marx bzw. Marx und Engels gefunden haben. Das ist aber es wird alles relativ skizzenhaft sein. Im dritten oder in dem letzten Schritt geht es dann um Staat, Recht, Ökonomie und Geschlechterverhältnisse. Beginnen möchte ich den Vortrag mit zwei Zitaten. Einmal der Radikalfeministin Catherine MacKinnon und zum zweiten von der marxistischen Feministin Heidi Hartmann. Das erste lautet, beide Theorien, Marxismus und Feminismus, sind damit gemeint, gleichzeitig einzubeziehen, scheitert daran, dass man nicht jeder Theorie auf ihrer spezifischen Ebene begegnet, jener der Methode. Die Methode formt die Sichtweise der sozialen Realität jeder Theorie. Natürlich besteht zwischen dem Wie und dem Was eine Theorie sieht eine Beziehung. Catherine MacKinnon gibt des Weiteren als eine Position von sich, dass eine feministische Perspektive und eine marxistische überhaupt nicht vereinbar sind. Und zwar begründet dadurch, dass eine feministische Methode sozusagen aus einer feministischen Perspektive schauen muss und es automatisch zu theoretischen Problemen oder Kompatibilitätsproblemen mit marxistischen Theorien führen muss. Heidi Hartmann demgegenüber sagt, "We argue, however, that patriarchy as a system of relations between men and women exists in capitalism and that in capitalist societies a healthy and strong partnership exists between patriarchy and capital." Ihre Position legt einen Schwerpunkt darauf, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von kapitalistischer Vergesellschaftung und einer patriarchalen Vergesellschaftung. Und sie sagt zudem, dass beides nur in der Gleichzeitigkeit analysiert werden kann. Die Frage, die dabei dann auftaucht, ist, wie kann beides in der Gleichzeitigkeit analysiert werden, sprich die kapitalistisch vergeschlechtlichte oder eine vergeschlechtlich-kapitalistische Gesellschaftsformation. Und zudem gibt es noch weitere Probleme, die auftauchen, die ich im Folgenden noch skizzieren werde. Ich habe jetzt verkürzend drei Probleme aufgemacht. Das eine betrifft das Verhältnis von Feminismus und Marxismus. Das heißt die Vereinbarkeit der Theoriegrammatiken. Also inwiefern ist es möglich, beide Theorieströmungen aus jeweils unterschiedlichen Blickperspektiven überhaupt zusammenzuführen. Das zweite betrifft das Verhältnis von Theorie und Realgeschichte. Das heißt, zum Beispiel bei Marx im Kapital, der den Kapitalismus im idealen Durchschnitt analysiert und dabei eine formgenetische Methode verwendet, also eine begrifflich-relationale Entwicklung der verschiedenen Kategorien, die im Kapital auftauchen. Wie lässt sich sowas überhaupt auf eine Realgeschichte, auf konkrete Verfasstheiten von Gesellschaft beziehen? Und der dritte Punkt sind die Grenzen einer theoretischen Bestimmung. Also wie weit kann man überhaupt, wenn man jetzt analog zum Kapital vorgeht, also eine begrifflich relationale Entwicklung der Kategorien, wo stößt man da auf Grenzen und wo kann man rein auf bloß noch auf einer empirischen Ebene analysieren? Ich gehe einmal davon aus, dass sowohl Recht, Staat und Ökonomie für die Konstituierung von Geschlechterverhältnissen in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften eine zentrale Relevanz haben. Zum Zweiten gehe ich davon aus, dass die Spezifik der Bereiche, also Recht, Staat und Ökonomie und ihres inneren Verhältnisses spezifisch in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften sind, beziehungsweise dass so, wie diese Trennung auftaucht, dies überhaupt bloß in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften vonstatten geht. Ein Anspruch an eine Theorie wäre, eine Perspektive einnehmen zu können, die die Bereiche, also Recht, Staat und Ökonomie, in ihrer Gleichzeitigkeit vermittelt, als vergeschlechtlicht kapitalistische denken kann. Im nächsten Schritt möchte ich kurz erstmal auf die Frühschriften von Marx eingehen und schauen, wie marxistische Feministinnen insbesondere da versucht haben, Anknüpfungspunkte irgendwie zu finden. Und im zweiten Schritt dann insbesondere auf die späteren Marxischen Schriften einzugehen. Also die Schwerpunkt wird dabei auf dem Kapital liegen und den werttheoretischen Bestimmungen, die im Kapital vorgenommen werden. Und was für Probleme gibt es dabei, insbesondere wenn man Geschlechterverhältnisse mit thematisieren will. Bei Anknüpfungsmöglichkeiten oder wenn man nach Anknüpfungsmöglichkeiten bei Marx sucht, beziehungsweise bei Marx und Engels, lässt sich zum einen feststellen, dass es verschiedene epistemologische Brüche und Diskontinuitäten in Marx' Werk gibt. Zum Zweiten ist auch verschiedene Zugänge bei Marx zu finden sind, zum Beispiel beim frühen Marx, der eher anthropologisch argumentiert, also das Wesen des Menschen, dann später davon ausgegangen wird, dass es eine gesellschaftliche Formation gibt, während dann im Kapital eine begrifflich-relationale Entwicklung von Kategorien, also der Ware, Kapital und so weiter, vorgenommen wird, die dann im Prinzip den Kapitalismus im idealen Durchschnitt analysiert. Also wie Marx selber denkt, unterscheidet sich in verschiedenen seiner Schriften. Das Gleiche ist bei der Thematisierung von Geschlecht zu finden. Also beim frühen Marx gibt es verschiedene explizite Formulierungen bezüglich Geschlecht, Geschlechterverhältnissen, Familie, Verhältnis Mann-Frau und so weiter, während beim späten Marx, also im Kapital, es da weit weniger solche Aspekte gibt, wo dann auch die Frage wäre, welchen theoretischen Status hat Geschlecht im Kapital? Was marxistische Feministinnen hervorheben, ist, dass man eine Unterscheidung machen muss zwischen historisch-empirischen Aussagen über Geschlecht in den verschiedenen Schriften und kategorial-begrifflichen Aussagen. Also meinetwegen im Kapital, welchen Stellenwert hat da Geschlecht, hat es da einen Stellenwert oder nicht. Des Weiteren wird konstatiert, dass es hat insbesondere in der Hausarbeitsdebatte eine Rolle gespielt, dass die verschiedenen Theoreme, die angewandt werden im frühen und im späten Marx, beziehungsweise Begriffe eine unterschiedliche Bedeutung haben. Meinetwegen der Produktivitätsbegriff, ob das jetzt die Produktion des Lebens in der deutschen Ideologie ist, ist ein völlig anderer als beim späten Marx im Kapital. Genauso oder Gleiches gilt für einen Arbeitsbegriff zum Beispiel. Okay, welche Anknüpfungspunkte lassen sich beim frühen Marx finden, beziehungsweise welche Anknüpfungspunkte wurden durch marxistische Feministinnen vorgenommen? Als erstes zur Judenfrage, in der es unter anderem um die politische Emanzipation der Jüdinnen und Juden in Deutschland ging. Bei der Judenfrage wurde insofern Bezug genommen, dass es um die Diskussion geht, wie verhält sich politische Emanzipation, habe ich falsch geschrieben, es müsste eigentlich politische und menschliche Emanzipation heißen. Also Marx nimmt eine Unterscheidung vor zwischen politischer und menschlicher Emanzipation in der Judenfrage. Die politische Emanzipation als bürgerliche Freiheit und Gleichheit stellte der menschlichen, die perspektivisch auf den Kommunismus hinweist, gegenüber. Infolge der Diskussion um die Judenfrage wurde zum Beispiel die Frage aufgeworfen, also in marxistischen, sozialistischen, feministischen Diskussionen, inwiefern eine politische Emanzipation der Frauen ein primärer Schritt sein muss oder inwiefern sozusagen bloß in der Auflösung oder Überwindung des Kapitalismus zu einer Emanzipation der Frauen auch kommen kann. Bei den ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahr 1844, die sind unter anderem dadurch bekannt, dass sie das Entfremdung des Menschen von seinem Wesen durch Arbeit, durch eine spezifische Form der Arbeit im Kapitalismus darauf eingeht, also auf das Entfremdungstheorem, was bei verschiedenen Leuten heutzutage auch noch anzutreffen ist. Da wurde von marxistischen Feministinnen zum einen auf dieses Entfremdungstheorem selbst Bezug genommen, zum zweiten wurde eine Begriffszusammensetzung verwandt, unter anderem zum Beispiel von Frigga Haug, den sie stark macht, Geschlechter in ihren sozialen Verhältnissen. Also Geschlechterverhältnisse, also es war in der marxistisch-feministischen Diskussion ein zentraler Bezugspunkt am Anfang, Geschlechterverhältnisse als soziale Verhältnisse zu denken, die nicht qua biologischem Geschlecht und so weiter verargumentiert sind, sondern als soziale Verhältnisse. Des Weiteren wird in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten auf die Veränderung der Arbeitsorganisation Bezug genommen. Also Marx konstatiert darin, dass die Veränderung der Arbeitsorganisation eine Annäherung der Geschlechter im Zuge des Kapitalismus oder der Position von Mann und Frau im Kapitalismus mit sich bringen würde. Also das ist auch ein Punkt, den Frigga Haug zum Beispiel stark macht, aber auch andere. Und als letzten Punkt, der rezipiert wurde, oder stärker rezipiert wurde, vor allem dann auch später in der sogenannten Hausarbeitsdebatte, ist der Produktionsbegriff, der dort relativ weit gefasst ist. Und es wurde versucht, über diesen Produktionsbegriff, der mehr Sachen umfasst als der Produktionsbegriff im Kapital, in der sogenannten Hausarbeitsdebatte, dann andere Produktionen, also sprich Reproduktionstätigkeiten, also alltägliche Reproduktion, generative Reproduktion, meint Kinder und so weiter, die in, ich versuche nicht so, die über diesen Produktionsbegriff, der dort weitergefasst ist, auch in die theoretische Konzeption des Kapitals, also späteren Marxischen Schrift, mit einzugliedern. In der deutschen Ideologie, was meiner Meinung nach die Grundlage eines sogenannten materialistischen Feminismus war, wurde vor allem auf historisch veränderliche wirkliche Verhältnisse eingegangen. Also das heißt, im Gegensatz zu früheren Schriften von Marx, in dem er von dem Wesen des Menschen ausgeht, spricht er von nun an von wirklichen Verhältnissen, die zu analysieren sind, und geht nicht mehr davon aus, von irgendeiner anthropologischen Konstante, die dem Menschen inne ist, sondern dass es darum geht, in Geschichtsschreibung, im Begreifen von Gesellschaft, wirkliche Verhältnisse, wie er es nennt, zu untersuchen. Dafür werden zwei Aspekte in den Vordergrund gestellt bei Marx, die dann auch von marxistischen Feministinnen aufgegriffen werden. Und zwar geht Marx davon aus, dass man Gesellschaften zu untersuchen hat, und zwar wie die Produktion von Leben dort stattfindet. Das heißt einerseits Lebensmittel. Lebensmittel ist bei Marx ein relativ breiter Begriff, das heißt von Kleidung, Häusern, Essen und so weiter. Und Leben als zweiter Begriff, das heißt die Prokreativität, also die nächste Generation der Menschen, wie dieser Prozess vonstatten geht. Er konstatiert dabei zwei Aspekte. Die beiden Produktionen von Leben, also der Lebensmittel und des Lebens inne sind, und zwar, dass die jeweils eine natürliche und eine gesellschaftliche Komponente in sich tragen. Also sowohl die Form der Produktion der Lebensmittel als auch die Form der Produktion des Lebens, also der Kinder, weisen sowohl eine natürliche als auch eine gesellschaftliche Komponente auf. Und dieser theoretische Zugriff wurde ist bis heute ein zentraler Punkt bei marxistischen Feministinnen, wie man Gesellschaften untersuchen kann. Zudem benennt Marx die Familie dort als erstes soziales Verhältnis. Gleichzeitig sagt er, dort handelt es sich um eine latente Sklaverei, nämlich dass Frauen und Kinder die Sklaven der Männer sind in der Familie. Und sagt im Prinzip erst mit dieser Überwindung, dieser Familienform kann auch die und veränderten Produktionsverhältnissen wird auch diese Sklaverei ein Ende haben. Bei den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie haben vor allem zwei Auseinandersetzungen im marxistischen Feminismus eine Rolle gespielt. Zum einen gab es eine Kritik an einem bestimmten Totalitätsverständnis. Dort wird Totalität als Einheit von Produktion, Distribution, Austausch und Konsum verstanden. Konstatiert wurde darin, dass sämtliche Tätigkeiten, die nicht sozusagen innerhalb der Warenzirkulation sind oder damit direkt verbunden, von Marx unberücksichtigt bleiben. Also sprich Hausarbeitstätigkeiten und so weiter. Zum Zweiten entwickelt Marx dort eine erste Annäherung, eine Thematisierung des bürgerlichen Rechts. Er sagt, dass die freie und gleiche Rechtssubjektivität, dass die eine Notwendigkeit ist für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Also das heißt, freie und gleiche Rechtssubjektivität meint, dass die Individuen doppelt frei und gleich sind, wie später in der Formulierung im Kapital, das heißt nicht mehr im Besitz einer anderen Person, ihre wahre Arbeitskraft frei verkaufen können und im Warentausch als Gleiche anerkannt werden, in Form eines Vertrags. Eingewandt wurde demgegenüber von marxistischen Feministinnen, dass die Thematisierung von frei und gleicher Rechtssubjektivität zum damaligen Zeitpunkt nicht für Frauen galt. Also Frauen waren zum damaligen Zeitpunkt nicht frei und gleiche Rechtssubjekte. Aber zum Punkt oder zum Aspekt des Rechts komme ich später auch nochmal. Bezogen auf das Kapital steht im Zentrum der Rezeption und Kritik die Werttheorie, also wie wahrscheinlich auch nicht anders anzunehmen war. Und zwar in der marxistischen, feministischen Auseinandersetzung spielte zum einen das Verhältnis von Lohnarbeit zu Haus- bzw. Reproduktionsarbeit eine zentrale Rolle. Zum Zweiten, was im Kapital als produktive und unproduktive Arbeit gilt, also produktive als Arbeit, als wertschaffende Arbeit, unproduktive Arbeit, die keinen Wert schafft. Und zum Dritten, inwiefern Haus- und Reproduktionsarbeit für den Wert der wahren Arbeitskraft eine Rolle haben. Ich weiß jetzt nicht, also dadurch, dass es jetzt hier im Kontext des Kapital, der Kapitallektüre stattfindet, weiß ich jetzt nicht, ob ich zu diesen Sachen da noch was ausführen soll oder nicht. Ich hatte. Kommst du später nochmal drauf? Oder ist ich komme nochmal drauf. Also, was Marx da sagt. zum Wert der wahren Arbeitskraft bei Marx, also wie Marx den Wert der wahren Arbeitskraft selbst bestimmt. Das mache ich jetzt relativ kurz und werde dann in einem weiteren Schritt bestimmte Leerstellen da thematisieren und in einem dritten Schritt auch thematisieren, inwiefern Recht und Staat dann zentralen Stellenwert dann bekommen. Also ich beginne jetzt mit Marx. Als zweiten Schritt mache ich dann eine begrenzte Erweiterung, über die dann auch erkennbar ist, dass man meines Erachtens den Wert der wahren Arbeitskraft und die Bestimmungen, die Marx vornimmt, dass die unzureichend sind und die durch eine staats- und rechtstheoretische Perspektive erweitert werden müssen. Marx bestimmt den Wert der wahren Arbeitskraft, wie den aller anderen Waren, der Wert ist bestimmt durch die zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Das ist eine Bestimmung, die dort vorgenommen wird. Die zweite ist, die dem etwas entgegensteht und auch widersprüchlich ist und wo wir dann auch später sehen werden, auf welches Problem das stößt und inwiefern dann rechts- und staatstheoretische Aspekte da auch eine Rolle spielen. Die zweite Bestimmung, die er vornimmt, ist, dass der Wert der wahren Arbeitskraft auch die Reproduktionskosten der Arbeiterfamilie abdecken muss. Das heißt, der erste Punkt bezieht sich auf den oder die Arbeiterin selbst. Der zweite Punkt, da erweitert Marx es plötzlich und sagt, dass die kompletten Reproduktionskosten der Arbeiterfamilie abgedeckt werden durch den Wert der wahren Arbeitskraft, was bei ihm in der Annahme der männliche Arbeiter ist. Eine weitere Bestimmung, die er vornimmt, ist, im Fall einer Berufstätigkeit der Ehefrau steigt der notwendige Gesamtlohn zur Reproduktion der Familie. Also sprich, es müssen mehr Sachen eingekauft werden, weil die Ehefrau, also in dem Beispiel bei Marx, selbst arbeiten geht oder Lohnarbeiten geht oder arbeiten gehen muss oder wie auch immer und dadurch zusätzliche Produkte gekauft werden müssen, die die fehlenden Tätigkeiten der Ehefrau dann substituieren. Eine weitere Bestimmung, die Marx vornimmt, ist, wenn mehrere Arbeitskräfte, Frauen und Kinder, Lohnarbeiten, wird die Arbeitskraft des Mannes entwertet. Das heißt, die Reproduktionskosten der Familie bleiben gleich, beziehungsweise werden etwas höher, weil bestimmte Tätigkeiten nicht mehr durch die Frau verrichtet werden oder durch die Kinder. Und dadurch, dass die Frau und beziehungsweise die Kinder arbeiten gehen, gibt es ein begrenztes Wechselverhältnis, nämlich, dass auf der einen Seite kommt mehr Lohn rein, auf der anderen Seite werden aber auch mehr Ausgaben getätigt. Das heißt aber, wenn mehr Lohn reinkommt und die Ausgaben in einem bestimmten Verhältnis zu dem reinkommenden Lohn stehen, kann der Lohn des Mannes gesenkt werden und trotzdem die Reproduktion der Familie gewährleistet sein. War es verständlich? In etwa? Okay. Man kann sagen, es splittet sich sozusagen das Einkommen auf, dann auf mehrere Familienpersonen. Genau. Genau, es ist dann das Gesamteinkommen der Familie. Jetzt weiß ich nicht, ob die hinten noch lesbar sind. Also ich würde eine Erweiterung der Wertbestimmung vornehmen, beziehungsweise noch eine andere Perspektive der Realsubjekte in das Theoriegebäude mit aufnehmen. Realsubjekte meint da Leute, die konkret, also das ist ein theoretischer Status von den Individuen, inwiefern diese sich zum Beispiel reproduzieren können. Aber es wird gleich auch nochmal deutlicher. Und die Bestimmungen, die ich jetzt vornehme, die verweisen auch darauf, dass die von Marx getätigten Bestimmungen eigentlich nicht ausreichen und rechts- und staatstheoretische Bestimmungen mit aufgenommen werden müssen. Marx spricht nämlich vom Lohn als einzige Einnahmensquelle. Heutzutage, wie wir alle wissen, gibt es noch andere Zuwendungen, zum Beispiel durch den Staat. Der Lohn und andere Zuwendungen muss für die individuelle alltäglichere Produktion ausreichen. Zweiter Aspekt ist, der Gesamtlohn der Familie als Wirtschaftseinheit und die Zuwendung durch den Staat zum Beispiel, muss für die Reproduktion der Familie Mann-Frau, also das ist die Form, in der die, also die Familienform, die heute vorherrschend ist, ausreichen. Bei Kindern bedarf es vermehrter finanzieller Mittel, entweder mehr Lohn oder Mittel durch den Staat und Personen zur Aufzucht, also die Kinder aufziehen, sprich Personen aus der Familie, dem Staat, Verwandte, was auch immer, oder Familienauszucht durch private Dienstleistungen, Kinderaufzucht durch private Dienstleistungen. Sprich, diese drei Aspekte, in denen jedes Mal der Staat eine zentrale Rolle spielt, als substituierendes Element bei fehlenden Aspekten, die spielen bei Marx noch überhaupt gar keine Rolle. Des Weiteren ist die Lohnhöhe und was als notwendig Lebensmittel angesehen ist, erstens umkämpft, das hatte Marx auch als Bestimmung vorgenommen, also er nennt die Klassenkämpfe, die über die Höhe der Löhne auch mitentscheiden, und zweitens von der Produktivkraftentwicklung im lebensmittelproduzierenden Sektor abhängig. Das ist auch eine Bestimmung, die Marx vornimmt, das ist zur Steigerung des relativen Mehrwerts unter anderem. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich nehme hier jetzt noch zwei Bestimmungen vor, die meines Erachtens auch eine Rolle spielen. Und zwar, wenn keine Lohnarbeit, also wenn die Ehefrau, ich gehe jetzt einfach von Ehefrau aus, also Idealtyp der bürgerlichen Kernfamilie, wenn keine Lohnarbeit der Ehefrau, also, ich bin zu nah an der Präsentation. Also für den Fall, dass die Ehefrau nicht Lohn arbeitet, heißt es in der Konsequenz, dass weniger Dienstleistungen und andere Produkte hinzugekauft werden müssen. Inwiefern es in der Familie als Wirtschaftseinheit Sinn macht, dass eine zweite Person arbeiten geht, hängt davon ab vom Verhältnis des zusätzlichen Lohns der zweiten Person zum Preis der substituierenden Produkte. Und diese Produkte, wie die substituierenden Produkte, also ob es jetzt Dienstleistungen sind, ob es jetzt eine Waschmaschine zum Beispiel ist, die notwendigen Tätigkeiten in der Familie verringert, oder andere Aspekte, die hängen von drei Punkten ab. Erstens der Lohnhöhe der Frau, inwiefern es sich lohnt, Lohnarbeiten zu gehen, oder ob dadurch meinetwegen irgendeine Person, die deswegen auf ein Kind aufpassen muss, bezahlt werden muss, also ob sich das überhaupt rentiert, also in so einer Familienkalkulation. Zweitens von der Entwicklung der Produktivkräfte im Lebensmittelsektor, das heißt, gibt es Waschmaschinen, was kostet eine Waschmaschine, kauft man sich eher eine Waschmaschine, eine Geschirrspülmaschine, eine Mikrowelle, geht man Fastfood essen und so weiter. Lohnt es sich sozusagen, solche Anschaffungen eher zu tätigen im Verhältnis zur Lohnhöhe der Frau? Und der dritte Aspekt ist der Preis der Dienstleistung, der substituierenden Leistung, die wiederum von der Lohnhöhe abhängig sind. Also Preis der Dienstleistung wäre zum Beispiel Kinderaufzucht, also irgendein Kindermädchen oder Kinderjunge, oder eine Putzfrau oder ein Putzmann und so weiter. Des Weiteren kann der Lebensstandard in der Familie gleich bleiben und sogar eventuell der Mann weniger verdienen, wenn mehrere Personen einer Familie erwerbstätig sind und der Gesamtlohn der Familie nun höher ist als der Lohn des Mannes, als vorher der Lohn des Mannes plus die substituierenden Produkte. Ist verständlich? Okay. Wenn irgendwas nicht verständlich ist, kann das sagen. Okay. Also von dieser Perspektive lassen sich verschiedene Einflussfaktoren auf die Reproduktionsbedingungen der Realsubjekte benennen. Zum einen sind es die Preise im lebensmittelproduzierenden Sektor, Fertigessen, Essen, Waschmaschine, Spülmaschinen etc. Preise im Dienstleistungssektor, Kosten zum Beispiel für eine migrantische Putzkraft oder im Waschsalon, Schneiderei und so weiter. Dann rechtliche Regelungen bezogen auf Frauen und Kinder, also Vertragsfreiheit zum Beispiel. Frauen konnten am Anfang der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise besaßen sie keine Vertragsfreiheit, also ihnen war es untersagt, Verträge einzugehen, in welcher Form auch immer, oder die eigene wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Des Weiteren Eigentumsrecht, also was dürfen Frauen besitzen, ja, nein und so weiter. Sowas wie Erbrecht spielt eine Rolle, aber auch sowas wie Arbeiterinnenschutzgesetzgebung, Kinderschutzgesetzgebung, gesetzliche Reglementierung von Schwangerschaftsabbruch und Ehe- und Familiengesetze. Also das sind jetzt alles Aspekte, die im erweiterten Sinne auf das Verhältnis, auf die Reproduktionskosten der wahre Arbeitskraft zurückfallen. Und insofern denke ich, dass es nicht möglich ist, rein die Sphäre der Ökonomie für Geschlechterverhältnisse oder überhaupt zu analysieren, sondern dass es immer das Wechselverhältnis von Recht, Staat und Ökonomie betrachtet werden muss. Als letzter Punkt sind zu nennen, und das ist ein Aspekt, den haben viele marxistische Feministinnen insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren hervorgehoben, sind die Sozial- und Familienpolitiken. Und zwar, dass die Form, also wenn man die Haushaltsform oder die Familie als zentrales Reglementierungsinstrument unter anderem der Geschlechterverhältnisse annimmt, spielen verschiedene Politiken, staatliche Politiken da eine zentrale Rolle. Unter anderem gibt es zum Beispiel Kindergeld, gibt es Sozialhilfe, gibt es ein Familiengeld bei Heirat, wie funktioniert die Steuerpolitik, ist bei verheirateten Personen die eine Person besser gestellt, welche Auswirkungen hat es, Kindergärten als staatlich substituierendes Element, Schule, Nachschulerziehung, BAföG etc. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man Staat, Recht und Ökonomie theoretisch vermitteln? Das ist eine Fragestellung, die haben sich teilweise marxistische Theoretiker gestellt oder insbesondere marxistische Theoretiker gestellt. Und es gibt da verschiedene theoretische Zugänge, die meines Erachtens alle drei eine Relevanz haben und bloß wenn man alle drei Zugänge wählt, man überhaupt zu sowas wie einer Thematisierung von Geschlechterverhältnissen kommen kann. Das eine ist eine formtheoretische Perspektive. Ich weiß nicht, ob euch Pashukanis ein Begriff ist. Okay. Also Pashukanis argumentiert unter anderem, dass in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, in Anschluss an Marx, der Rechtsform bedarf, also entwickelt die Rechtsform analog zu der Entwicklung der kapitalistischen Form im Kapital, Ware, Geld, Kapital und so weiter, zinstragendes Kapital, und versucht über eine begrifflich-kategoriale Entwicklung die Form Recht und Staat auch zu entwickeln. Er sagt, dass das Recht eine notwendige Form ist, im Kapitalismus, dass überhaupt der Warentausch vonstatten gehen kann. Recht heißt bei ihm, dass beispielsweise, wenn zwei Warenbesitzer oder Besitzerinnen sich gegenübertreten, gehen sie ein Rechtsverhältnis ein. Dabei ist es egal, ob die Warenbesitzerin die wahre Arbeitskraft verkaufen, also ein Arbeiter, Arbeiterin, ein Kapitalist, Kapitalistin, oder man irgendeinen anderen Tausch eingeht. Hierfür braucht es seiner Meinung nach eine dritte Instanz, die dieses Tauschverhältnis reguliert. Und zwar eine Instanz, die nicht identisch ist mit Partikularinteressen. Das heißt, anders ausgedrückt, es braucht den bürgerlichen Staat, der die Rechtsverhältnisse garantiert. Und zwar, ich gehe mit Anne ein Rechtsverhältnis ein, es bedarf einer dritten Instanz, die nicht identisch ist mit unseren konkreten Interessen, die die Vertragseinhaltung garantieren kann und gleichzeitig ein Gewaltmonopol der Einhaltung des Vertrags besitzt. Bei Paschukanis und bei Marx bedarf es dem Staat als dritte unpersönliche und öffentliche Gewalt, der verschiedene Aspekte im Kapitalismus zu garantieren hat. Des Weiteren ist wichtig, dass die Rechtsverhältnisse, so wie ich sie gerade geschildert habe, bloß möglich sind, wenn freie und gleiche Rechtssubjekte sich gegenübertreten. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, sie nicht im Besitz einer anderen Person sind und sich im Tauschverhältnis als gleiche anerkennen. Also ich gehe, wenn ich meine wahre Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkaufe, als freie Person ein Tauschverhältnis ein. Dabei bin ich doppelt frei. Einmal, dass ich es machen kann und zweitens, dass ich es machen muss, nämlich keine anderen Reproduktionsmöglichkeiten habe. Also das ist eine Polemik von Marx, der doppelt freie Lohnarbeiter. Und als Gleiche in dem Sinne, dass wenn ich freiwillig sozusagen dieses Tauschverhältnis eingehe, ich den Kapitalisten oder die Kapitalistin und der Kapitalist oder die Kapitalistin mich als Gleiche anerkennen muss. Das ist sozusagen eine formtheoretische Perspektive, die den Kapitalismus im idealen Durchschnitt analysieren kann. Also des Weiteren kommt zu dieser formtheoretischen Perspektive die ganzen Entwicklungen, also begrifflich kategorialen Entwicklungen, die Marx im Kapital vorgenommen hat. Eine zweite Perspektive ist eine reproduktionstheoretische Perspektive. Die ist vor allem durch Althusser in Ideologie und ideologische Staatsapparate durch ihn bekannt geworden. Poulantzas hat daran angeschlossen. Es gibt aber auch bestimmte Elemente schon bei Marx und bei Engels. Und zwar sagt Althusser, dass damit der Kapitalismus längerfristig funktionieren kann, es eine Produktion und Reproduktion der Produktionsbedingungen bedarf. Das heißt, die Produktionsbedingungen müssen immer wieder hergestellt werden. Althusser nennt dafür vier Bedingungen, dass die Produktionsbedingungen sich reproduzieren können. Und zwar bedarf es eine alltägliche Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Zweitens eine generative Reproduktion sowie die Aufzucht und Erziehung der nächsten Generationen von Lohnarbeiterinnen. Drittens die Unterwerfung unter die, wie wir es nennen könnten, vergeschlechtlichten Regeln der etablierten Ordnung. Sowie D oder 4 eine vergeschlechtlichte Qualifizierung der Arbeitskraft. Dies, sagt Althusser, wird vor allem durch den Staat vorgenommen, der alle Elemente, die innerhalb einer kapitalistischen Logik sich nicht selbst reproduzieren, also im Verwertungsprozess, durch den Staat dann übernommen werden. Das heißt zum Beispiel, Infrastruktur muss durch den Staat bereitgestellt werden, weil ein einzelnes Kapital gar nicht das Interesse hat, eine Autobahn zu bauen. So, also es bedarf dem Staat, um die langfristigen Akkumulationsbedingungen aufrechtzuerhalten. Der Staat, wie Engels nennt, ist dabei ein ideeller Gesamtkapitalist. Also er ist ideeller Gesamtkapitalist in dem Sinne, dass er auch gegen Partikularinteressen des Kapitals agiert, um die langfristigen Produktionsbedingungen aufrechtzuerhalten. Also der Staat in dieser Perspektive ist nicht identisch mit dem Kapital, sondern muss einmal eine Vermittlung der verschiedenen Kapitalien und Kapitalinteressen vornehmen. Und zum Zweiten auch eine Vermittlung zwischen Bevölkerung und Kapitalinteressen. Weil sonst würde die Bevölkerung einfach langfristig wegsterben, würde es keine Arbeitsschutzgesetzgebung geben, also das Beispiel von Marx im Kapital, würden die Kapitalisten würden einfach den Arbeitstag bis ans Unendliche steigern. Insofern ist der Staat als ideeller Gesamtkapitalist immer auch gegen Partikularinteressen des Kapitals aktiv. Als dritten Punkt, Aspekt, denke ich, ist eine hegemonietheoretische Perspektive notwendig, die insbesondere Gramsci und Poulantzas stark gemacht haben. Und zwar kann man mit Poulantzas sagen und auch in gewisser Weise mit Pachukanes, dass der Staat durch das kodifizierte Recht und sein Gewaltmonopol sowie seine Wissensapparate die Form der legitimen Auseinandersetzung bestimmt. Das heißt, legitime Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Überschreitung des Gesetzes wird sanktioniert durch den Staat, aber auch die Wissensapparate, die mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise relativ beim Staat monopolisiert wurden, also sprich Schule, Universitäten und alle möglichen Sachverständigen werden durch den Staat bezahlt, wird die Form der legitimen Auseinandersetzung vorgegeben und hat insofern dadurch, dass sowohl der Staat in seiner Werdung oder der bürgerliche Staat in seiner Werdung von Anfang an durch Männer dominiert war, eine vergeschlechtlichte Komponente und zum Zweiten eine vergeschlechtlichte Komponente, dass die Wissensapparate des Staates auch vergeschlechtlichtes Wissen produzieren. Das heißt, in Folge, dass die Kämpfe, die in der Gesellschaft stattfinden, nur in doppelt gebrochener Form Eingang in die Apparate und das Recht finden. Einmal bedingt durch systemische Zwänge, also bestimmte Reproduktionsanforderungen des Kapitalismus, lassen es auch nicht beliebig erscheinen, was innerhalb des Kapitalismus möglich ist. Der Staat wird nicht plötzlich anfangen, allen Geld zu schenken, sondern ist unter anderem darauf angewiesen, dass er die Steuern in einer bestimmten Art und Weise irgendwie verteilt. Also die systemische Zwänge des Kapitalismus und der Anforderungen an den Staat spielen da eine Rolle, deshalb gebrochen. Und zum Zweiten kann man laut Kreisky zumindest sagen, dass der Staat in männerbündischen Apparaten funktioniert. Entschuldigung, kannst du den Satz, wie du angefangen hast, mit dem doppelt gebrochen nochmal sagen? Ach so. Die Formulierung ist ja. Also die Kämpfe gehen meines Erachtens, also die gesellschaftlichen Kämpfe, die stattfinden, nur in doppelt gebrochener Form in den Staat ein. Doppelt gebrochen in dem Sinne, dass einmal gebrochen ist durch die eigenen systemischen Zwänge des Kapitalismus, dass nicht alles beliebig im Staat veränderbar ist, solange kapitalistische Produktionsweise vorherrscht. Und zum Zweiten, dass der Staat dominiert ist durch männerbündische Apparate oder wie auch immer man das benennen will. Eva Kreisky, nicht Skabal. Okay. Nicht Kreisky Wiesenthal. Das war's dann. Okay. Ich stelle jetzt noch zwei Ansätze vor, die mir insbesondere einfach erscheinen vorzustellen. Zum einen von Fricka Haug und zum zweiten von Mary McIntosh, die jeweils untersuchen oder versuchen zu bestimmen, wie das Verhältnis von Geschlechterverhältnissen und kapitalistischen Verfasstheit dieser Gesellschaft bestimmbar ist, beziehungsweise warum der Staat auch immer wieder intervenieren muss. Fricka Haug thematisiert es über zwei Zeitlogiken. Sie sagt, im Kapitalismus gibt es gleichzeitig zwei Produktionsweisen, und zwar eine dominante Zeitlogik, sprich die kapitalistische Produktion, der Verwertungsprozess, der sich dadurch auszeichnet durch Rationalisierung, Leistungsfähigkeit und so weiter. Und eine zweite Zeitlogik, die davon losgekoppelt ist und parallel existiert. Und zwar ist es die Perspektive der Realsubjekte, dass nämlich die Individuen innerhalb dieser Gesellschaft der Hege und Pflege bedürfen, also sprich auf verschiedenen Arten und Weisen, alltägliche Reproduktion, des Weiteren, keine Ahnung, emotionale Zuwendung, Kinderaufzug, Pflege von Alten, Menschen mit Behinderung und so weiter. Und dass diese zwei Zeitlogiken nicht miteinander vereinbar sind. Dass der letzte Aspekt, die Hege und Pflege, nur unter extrem hohen Kosten sozusagen als Verwertungsprozess handhabbar wäre. Sprich, also die Pflege von Kindern kostet extrem viel Geld, wenn sie Tag und Nacht irgendwie betreut werden müssen und so weiter. Also lässt sich auf verschiedene Aspekte beziehen. Sie folgert daraus, dass der Staat insbesondere dort interveniert, um die langfristigen Reproduktionsbedingungen des Kapitalismus zu sichern, wo die beiden Zeitlogiken nicht zusammenpassen. Sich aber gleichzeitig um eine Voraussetzung der Produktionsbedingungen handelt. Und sie sagt, dass eine Konsequenz dafür, also dass es nicht notwendig ist, dass Frauen qua irgendwas unbedingt diese Handlungen durchführen müssen, aber dass es einer Personengruppe bedarf, die diese Tätigkeiten durchführt. Und sie führt es zurück, dass es die Frauen sind, auf die Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus und dass im Prinzip ja patriarchale Gesellschaft vormals vorherrschend war und es immer noch Auswirkungen bis heute hat. McIntosh demgegenüber fragt über eine andere Weise. Sie sagt nicht, also ihre Fragestellung ist nicht, wo diskriminiert der Staat Frauen, sondern wie reguliert der Staat die Geschlechterverhältnisse. Und sie sagt, dass die Haushaltsform insgesamt für die alltägliche Reproduktion der wahren Arbeitskraft eine gute Rolle spielen kann. Also die Frauen, also in ihrer Zeit, also damals war das Familienernährermodell vorherrschend, tätigen die alltäglichen Reproduktionstätigkeiten. Ein Problem entsteht aber da an dem Punkt, wo es um die generative Reproduktion geht. Dort gibt es nämlich dann verschiedene oder noch mehr Anforderungen an Frauen, die in einer Widersprüchlichkeit zueinander stehen. Nämlich Frauen als wahre Arbeitskraft, Frauen und alltägliche Reproduktion ihrer selbst und des Ehemanns und Frauen und die generative Reproduktion, sprich die Aufzucht der Kinder. Insbesondere der letzte Punkt hat zur Folge, dass es zum einen den von Frigga Haug angesprochenen Aspekt der Pflege und Hege und Pflege bedarf und zum zweiten, dass die Kosten, die finanziellen Aufwendungen für Kinder gar nicht im Wert der wahren Arbeitskraft enthalten sein kann. Also Marx hatte ja, wie ich vorher gezeigt hatte, einfach so Wert der wahren Arbeitskraft bedingt für um die Kosten der alltäglichen Reproduktion zu bezahlen, als eine Definition gehabt und als zweite, um eine komplette Familie bezahlen zu können und als drittes, oder eine komplette Familie mit Kindern oder ohne Kinder. Sie hält dem gegenüber, dass es gar nicht machbar ist, weil die Individuen untereinander in Konkurrenz stehen und auch der Wert der wahren Arbeitskraft durch diese Konkurrenz der Arbeiterinnen und Arbeiter den Wert der wahren Arbeitskraft aneinander angleichen lässt. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwo arbeiten gehe, bekomme ich für die gleiche Tätigkeit wie eine andere Person einen gleichen Lohn. Der wird nicht dadurch mehr, dass ich jetzt plötzlich ein Kind habe. Sprich, an diesem Punkt, sagt sie, muss der Staat, um die langfristige Reproduktion gewährleisten zu können, intervenieren. Und er macht es durch finanzielle Zuwendungen, substituierende Leistungen und andere Aspekte. Zum Beispiel gesetzliche Regelungen und so weiter. Was sie hervorhebt ist, dass es bei diesen drei widersprechenden Anforderungen an Frau kein perfektes Ergebnis möglich ist. Nämlich Lohnarbeitskraft zu sein, alltägliche und generative Reproduktion gewährleisten zu können, sagt sie, da kann es kein perfektes Ergebnis geben, sondern das sind immer widersprüchliche Sachen und staatliche Politiken tun sich auch dann entsprechend verschiedener Notwendigkeiten dann entsprechend verändern. Also wird mehr Arbeitskraft gebraucht, wird meinetwegen die Sozialhilfe runtergefahren, dadurch, oder den Familiengeld, dadurch müssen dann mehr Frauen arbeiten gehen, um eine Familie reproduzieren zu können und so weiter. Das sind jetzt erstmal die Aspekte, die ich jetzt zur Diskussion stellen will, und ihr könnt gerne zu den verschiedenen genannten Sachen irgendwelche Sachen nachfragen. Ich habe auch, kann auch in der Diskussion noch einiges nachliefern, wenn es von Interesse ist. Soweit erstmal.